Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 66. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute kommen wir zum zweiten Teil der Doppelfolge über die Französische Revolution. Zu Gast ist abermals Helene Maimann. Wer im Kommentarteil direkte Bezüge zu angesprochenen Textpassagen vermissen sollte, wird in der vorangegangenen Folge 65 fündig. Wie alle Sendungen dieser Reihe kann sie unter der URL no-na.net/Friedell online nachgehört werden. Die im Abschnitt Die Kurve der Revolution beschriebene tadellose Parabel hat Friedell auch grafisch dargestellt. Eine Nachbildung seiner Skizze ist auf dem Website von Orange 94.0 unter http://o94.at zu finden. Nach der Ausstrahlung wird sie selbstverständlich gemeinsam mit der Sendung unter nonanet-friedell archiviert. Durch diese Vorgänge sind die Feuillants ganz in den Hintergrund gedrängt worden und im Konvent der Convention Nationale, einem Parlament mit unumschränkter Vollmacht, das am 22. September an die Stelle der Legislative tritt, bilden die Girondisten die Rechte und die Mitglieder des Bergs, Les Montagnards, so genannt, weil sie die höheren Sitze einnahmen, die radikal-demokratische Linke. Die Hauptmacht ruht aber wiederum in den Händen eines außerparlamentarischen Organs, des Wohlfahrtsausschusses, der durch seine Befugnis, jeden Bürger in Anklagezustand zu versetzen, den Konvent in steter Furcht erhält. Inzwischen wächst die innere und äußere Bedrängnis. Schon im Herbst 1792 ist die Lebensmittelnot so groß, dass Santerre vorschlägt, jeder Bürger solle erstens 2 Tage in der Woche von Kartoffeln leben und zweitens seinen Hund hängen. Der Herzog von Braunschweig erobert die Festungen Longwy und Verdun. Die Republik scheint verloren. Aber sie wird durch die Geschicklichkeit und Entschlossenheit des Generals Dumouriez gerettet, der die 4 Ausgänge des Argonnerwaldes besetzt und damit Frankreich für den Feind abriegelt. Es kam, wie er an den Kriegsminister geschrieben hatte. Die Lager bei Grand Pré und Les Islettes sind die Thermopylen Frankreichs. Aber ich werde glücklicher sein als Leonidas. Durch den welthistorischen Misserfolg der Kanonade von Valmy, die an sich ein ganz unbedeutendes Treffen war, eine verheerende Ruhrepidemie, ungenügenden Proviantnachschub und andauernden Regen aus der Fassung gebracht, sehen die Alliierten sich gezwungen, den Rückzug anzutreten. Am 21. Januar 1793 wird Ludwig XVI. Enthauptet. Dieses ganze Jahr hindurch ist La Terreur à l'ordre du jour. Das Revolutionstribunal, ein außerordentlicher Gerichtshof, ohne Geschworene und ohne Appellation, wütet gegen Verdächtige aus allen Gesellschaftsschichten. Ein royalistischer Aufstand in der Vendée wird nach dreivierteljährigem Kampf blutig niedergeschlagen. Die Häupter der Girondisten werden am 2. Juni verhaftet und einige Monate später guillotiniert. Damit ist der Sieg der Ochlokratie über den dritten Stand entschieden. Gegen Ende des Jahres beschließt der Konvent, den katholischen Gottesdienst durch den Kultus der Vernunft zu ersetzen. Dort gibt es jetzt nur noch die Dantonisten, die gemäßigten Radikalen, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, und die Ebertisten, die Ultrarevolutionären. Robespierre macht sich zum Sieger über beide, indem er zuerst die Hébertisten und 10 Tage später, am 3. April 1794, oder vielmehr am 14. Germinal des Jahres 2, da inzwischen der Stil Esclave dem republikanischen Kalender Platz gemacht hat, die Dantonisten aufs Schafott schickt. Die Revolution hat damit ihren Kulminationspunkt erreicht und tritt alsbald in eine rückläufige Bewegung. Robespierre wird am 27. Juli, 9. Thermidor, gestürzt und am nächsten Tage hingerichtet. Und im Konvent stehen sich jetzt wieder die beiden Fraktionen des Bergs als die Parteien der radikalen Ausschüsse und der gemäßigten Thermidoristen gegenüber. Am 20. Mai, 1. Präreal 1795, macht die völlige Niederlage eines Pöbelaufstands der Jakobinerherrschaft ein Ende. Die ausübende Gewalt wird einem 5-gliedrigen Direktorium übertragen. Der Konvent löst sich auf. Damit ist der Mittelstand wieder ans Ruder gelangt. Und die Terroristen werden jetzt ebenso verfolgt wie vorher die Aristokraten. 2 gleich dehnbare Begriffe, unter die sich nach Maßgabe des Übelwollens fast jeder Bürger subsumieren lässt. Nur tritt jetzt an die Stelle der Guillotine die Deportation. Inzwischen sind die Fluten der Revolution über die Grenzen Frankreichs hinausgetreten. Belgien und die Rheinlande werden erobert, geräumt und wiedererobert. Holland wird befreit und zur Batavischen Republik gemacht. Der Friede zu Basel im April 1795 verschafft Frankreich das linke Rheinufer. In demselben Jahre erschien Kants philosophischer Entwurf zum ewigen Frieden, worin er die Präliminarartikel festsetzte, unter denen ein ewiger Völkerfriede zustande kommen soll und wird. Aber der Baseler Friedensschluss war nur der Auftakt zu einem 20-jährigen Weltkrieg. Mirabeau. Die bedeutendste Persönlichkeit, die während der gemäßigten Phase der Revolution hervortrat, war der Graf Mirabeau. Mit seiner auffallend hochgewachsenen und breitschulterigen, gedunsenen und vierschrötigen Gestalt, seinem mächtigen, blatternarbigen Kopf, den eine ungeheure Löwenmähne ungepuderten, gelockten Haares krönte, und seinen riesigen Knöpfen und Schuhschnallen war er schon in seiner äußeren Erscheinung von einer eigentümlich befremdenden und imposanten Elefantiasis. Seine ganze Person, sagte Madame de Staël, war gleichsam die Verkörperung einer regel- und schrankenlosen Gewalt. In seinem Antlitz lebten nach den Worten Chateaubriands Stolz, Laster und Genie. Sein Auge schleuderte Blitze, sein Mund Donnerschläge, seine Parlamentsreden waren Feuerbrände, Wolkenbrüche, Eruptionen, Schlachtensymphonien. Dabei virtuos gegliedert, aufs Feinste moduliert und von sparsamen, aber höchst effektvollen Gebärden begleitet. Wenn er wie ein gigantischer Felsblock im brandenden Meer der Begeisterung und Empörung stand, vermochte ihn weder Zuruf noch Widerspruch zu erschüttern. Louis Blanc sagt, es gab in der Nationalversammlung eine 4. Partei. Diese Partei war ein Mann und dieser Mann war Mirabeau. Er bildete jene Partei, die leider fast immer nur durch einen Mann vertreten ist, die des Könnens und Wissens, der Tüchtigkeit und Intelligenz. Auch er war kein wirkliches politisches Genie von der Art Friedrichs oder Bismarcks, Napoleons oder Cäsars, vielmehr bloß eine leidenschaftliche Naturkraft. Aber wenn man die Französische Revolution so oft ein Elementarereignis genannt hat, so war er ein fruchtbares und sinnvolles und jene ein blindes, zielloses, dummes, das nur zu zerstören vermochte. Es ist immer ein Zeichen von schöpferischer Begabung, wenn ein Mensch die Fähigkeit besitzt, Gegebenheiten zu sehen und mit ihnen zu operieren. Ein solcher Mensch war Mirabeau. Alle anderen, von den hochgelehrten Girondisten bis zum fiischen Hébert, hatten eine Theorie. Mirabeau aber hat keine. Er ist geistreich und praktisch und steht daher über allen Parteien. Er war nichts Bestimmtes, folgt keiner Doktrin wie die Gebildeten und keinen Schlagworten wie die Massen. Er war für die Jakobiner, als sie keinen Krieg wollten, weil er sah, dass dieser nur den Sieg der Anarchie bedeuten würde. Er war gegen die Jakobiner, als sie die radikale Demokratie forderten, weil er sah, dass diese ebenfalls zur Anarchie führen müsse. Er war dagegen, dass der König sich nach Paris begebe, weil er wusste, dass er sich dadurch dem Volk in gefährlicher Weise ausliefern werde. Und er war dagegen, dass er sich an die Grenze begebe, weil er wusste, dass er dadurch das Volk in gefährlicher Weise reizen werde. Er donnerte in einem Atem gegen die Feudalen und die Republikaner, gegen die Clubs und die Emigranten, lauter scheinbar widersprechende Tendenzen. Aber in Wahrheit alle einem einzigen großen Zweck dienend: der Verhütung des rettungslosen Chaos und der Aufrichtung einer modernen, zeitgemäßen Monarchie, die in der Förderung des Nationalwohlstands und der öffentlichen Ordnung ihren Inhalt und ihre Legitimation erblickt. Er scheute sich sogar nicht, vom Hof große Geldsummen anzunehmen. Und doch kann man ihn nicht bestochen nennen. Denn er wusste, dass sie ihn nicht um einen Zoll von seiner klar gezogenen Richtlinie abbringen würden. Er war überzeugter Monarchist, weil er überzeugter Franzose war. Die guten Bürger, die das Land und die Nation kennen, wollen keine republikanische Verfassung. Sie fühlen, dass Frankreich seiner geografischen Beschaffenheit nach monarchisch ist. Er meinte damit offenbar so etwas wie seelengeografische Beschaffenheit. Sein ganzes Programm ist in den Worten enthalten: Ich will die Wiederherstellung der Ordnung, aber nicht die Wiederherstellung der alten Ordnung. Er wollte den König an der Spitze der Revolution und mit dem Volk verbündet sehen, zum gemeinsamen Siege über Feudalismus und Kirche. Da er sah, zu welchen hypertrophischen Formen die Bewegung drängte, empfahl er die Berufung der führenden Jakobiner ins Ministerium, was in der Tat die einzige Möglichkeit gewesen wäre, sie unschädlich zu machen. Leider starb er schon im April 1791. Er hätte aber wohl auch bei einem längeren Leben den Gang der Dinge nicht aufhalten können, denn der König war viel zu entschlussschwach und geistesträge und zudem zu sehr unter dem Einfluss seiner törichten Gattin und der unbelehrbaren Hofpartei, als dass er sich ihm rückhaltlos anvertraut hätte. Die Kellerratte, der edle Brigant und der Oberlehrer. Und nun entrollte sich jener glänzende Schundroman, der in Europa so viel Bewunderung und Entsetzen erregt hat. Seine drei Haupthelden sind: erstens Jean-Paul Marat, eine toll gewordene Kellerratte, der das Versagen des öffentlichen Kanalisationssystems die Möglichkeit gibt, aus ihrer Latrine hervorzuschießen und alles wütend anzufressen, schmutzig, manisch, deformiert, luetisch und von einem unstillbaren Hass gegen alle erfüllt, die gewaschen, vollsinnig, nicht deformiert und nicht luetisch sind. Der typische Vertreter des Gesindels der Revolution, der unterirdischen Existenzen, die aus Bordellkneipen und verfallenen Werkstätten, Waldwinkeln und Erdhöhlen plötzlich emportauchen. Zweitens Georges Jacques Danton, eine Art edler Brigant und schlechte Karl-Moor-Kopie, wegen seines pockennarbigen Bulldoggenkopfs, seiner dröhnenden Stimme und seiner starken, genussfreudigen Vitalität der Mirabeau des Pöbels genannt. Und in der Tat, abwechselnd blutgierig und gutmütig, stumpf und intelligent wie ein ungezähmter Bullenbeißer. Drittens, Maximilien Robespierre, ein dämonisch gewordener Oberlehrer, der seine Tyrannei unter normalen Verhältnissen in Sittenpunkten entladen hätte und in seiner Diktatur nichts mitbrachte als den konventionellen Verstand, die aufgeblasene Mittelschulbildung und die gute Leumundsnote eines mittelmäßigen Strebers. Er war schon auf der Schule Primus und wäre zu jeder anderen Zeit und in jedem anderen Lande geworden, was ein Primus zu werden pflegt. Winkeladvokat, was er anfangs tatsächlich war, Magistratsbeamter, Buchhalter oder Polizeispion. Und er wurde, was nur in jener Zeit und in jenem Land ein Primus werden konnte, Autokrat des jakobinischen Frankreich. Die Herrschaft der Vernunft und der Tugend. Die jakobinische Partei ist ein einziger großer Rousseau. Verfolgungswahnsinnig und verfolgungswütig, fanatisch und pharisäisch, phrasenberauscht und doktrinär, schauspielernd und falsch sentimental. Aber zu diesen trüben Phantasmagorien eines überhitzten Ressentiments gesellt sich jetzt als sehr wirkliche Realität die Guillotine. Ihr Beil traf schlechterdings alle, die ihm nicht durch Zufall entgingen. Die Katholiken, weil sie zu viel glaubten, und die Atheisten, weil sie zu wenig glaubten. Die Dantonisten, weil sie fanden, dass sie zu viel arbeite, und die Evertisten, weil sie fanden, dass sie zu wenig arbeite. Man ließ, wie es der Königsmörder Barrère später sehr klar ausdrückte, seinen Nachbar köpfen, um nicht von ihm geköpft zu werden. Es kam, wie Georg Forster, einer der begeistertsten deutschen Anhänger der Revolution, schon während ihrer gemäßigten Phase prophezeit hatte. Die Tyrannei der Vernunft, vielleicht die eisernste von allen, steht der Welt noch bevor. Je edler das Ding und je vortrefflicher, desto teuflischer der Missbrauch. Brand und Überschwemmung, die schädlichen Wirkungen von Feuer und Wasser sind nichts gegen das Unheil, das die Vernunft stiften wird. Zugleich mit dem Absolutismus der Vernunft etablierte sich die Herrschaft der Tugend. Robespierre ließ keinen Zweifel darüber, was er darunter verstand. Nur der Besitzlose ist tugendhaft, weise und zur Regierung geeignet. Die Reichen, die Revolutionsfeinde und die Lasterhaften sind dasselbe. Die wichtigsten Menschenrechte, die die Nationalversammlung proklamiert hatte, waren Sicherheit des Lebens und Eigentums und Widerstand gegen Unterdrückung. Aber da Unterdrückung natürlich nur von den finsteren Mächten der Reaktion, von Königtum, Adel und Kirche ausgehen konnte, so war es stillschweigende Voraussetzung, dass auch nur gegen diese Widerstand erlaubt sei. Das souveräne Volk kann nicht unterdrücken. Folglich sind Auflehnungen gegen seinen Willen die schwersten Staatsverbrechen. Diese zu ahnden oder lieber gleich im Keime zu ersticken, war die Aufgabe des Sicherheitsausschusses, der den kurzsichtigen Augen eines Revolutionsfeindes allerdings nur allzu leicht als eine stabilisierte und organisierte Unsichermachung jeglichen Lebens und Eigentums erscheinen konnte, wie sie in der Welt noch nicht erblickt worden war. Aber auch die Weisen und Tugendhaften, die bereit sind, der Revolution zu dienen, schweben in steter Gefahr, ihren Sinn und Willen misszuverstehen. Denn unter der strengen Herrschaft der Vernunft, die die Abtragung des Straßburger Münsters fordert, weil es so unrepublikanisch ist, die anderen Gebäude zu überragen, Lavoisier aufs Schafott schickt, weil er so unbrüderlich ist, mehr von Chemie zu verstehen als alle übrigen Mitbürger, und sogar im Märchen keine Prinzessin mit dem Goldhaar mehr duldet, sondern nur noch eine Schöne mit dem Assignatenhaar, ist es ungemein leicht, in den Geruch der Aristokratie zu kommen. Dass eine Magd eingesperrt wird, weil sie verdächtig ist, bei einem Priester gedient zu haben, mag noch vollkommen in der Ordnung sein, obgleich sie dieser Untat nur verdächtig ist. Auch ist es noch durchaus logisch, wenn das Verhaftungsprotokoll bei mehreren Personen als Motiv des Einschreitens angibt, sie haben Geist und können daher schädlich wirken. Und Angriot, früher Gewohnheitsdieb, jetzt Oberbefehlshaber der Nationalgarde, die Gefangennahme von 130 Personen mit den Worten begründet, diese Leute sind keine Sankelotten, denn sie sind dick und fett. Aber ziemlich beunruhigend ist es, dass ein 6-jähriger Knabe seiner Freiheit verlustig geht, weil er nie Patriotismus an den Tag gelegt hat und einem Krämer dasselbe widerfährt, weil er zu dem Munizipalbeamten gesagt hat, guten Tag, meine Herren. Und was soll man zu einem Schuster sagen, der interniert wird, weil er jederzeit ein Aristokrat war? Der tugendhafte Robespierre hat zwar den materialistischen Kultus der Vernunft abgeschafft und die öffentliche Verehrung eines Être Suprême angeordnet, wobei er selbst als Oberpriester fungiert. Aber sich allzu viel mit Gott einzulassen, ist gleichwohl nicht rätlich. Wer bei einer Messe oder Predigt auch nur als Zuhörer betreten wird, ist verloren. Und wer sich beim Empfang der letzten Ölung ertappen lässt, wird gut tun, der Guillotine durch schnellen Tod zuvorzukommen. Um zur religiösen Gleichheit auch die wirtschaftliche hinzuzufügen, weiß die Vernunft ein sehr einfaches Mittel, das die Fürstenknechte nur aus Dummheit oder Bosheit bisher nicht angewendet haben. Man teilt das Einkommen jedes Bürgers in eine notwendige Hälfte von 1000 Francs pro Kopf und Jahr und eine überflüssige, die man ihm zu einem Viertel, einem Drittel oder, wenn sie über 9000 Francs beträgt, zur Gänze abnimmt. Einem oberflächlichen Betrachter könnte es freilich scheinen, als ob dieses System zwei kleine Unvollkommenheiten hätte. Vielleicht werden, wenn der Erwerbstrieb keinen genügenden Anreiz mehr findet, viele Bürger nicht mehr ihre höchste Arbeitskraft einsetzen und vielleicht gibt es auch manche Bürger, die, obgleich vortreffliche Republikaner, nicht einmal die notwendige Hälfte besitzen. Aber man vergisst, dass in der idealen Republik solche Möglichkeiten nicht in Betracht kommen. An die Stelle des Erwerbsbetriebs tritt ganz einfach der Patriotismus. Und wenn brave Bürger nicht ihr Mindesteinkommen besitzen, so kann nur aristokratischer Verrat im Spiele sein, der eben ausgemerzt werden muss. Dem Schutze der Gleichheit, wenn auch nicht gerade der Freiheit, dient außerdem die Bestimmung, dass jede Erbschaft an die Nachkommen gleichmäßig zu verteilen ist und die unehelichen Kinder den Legitimen gleichzustellen sind. Ferner setzt der Staat für alle Kleidungsstücke, alle Speisen und Getränke, alles Beleuchtungs-, Reinigungs- und Heizmaterial Maximalpreise fest und sperrt jeden ein, der mehr bietet oder verlangt. Die Erzeugung der Güter wird Nationalwerkstätten übertragen, in denen zusammengelaufene Handwerker nicht gegen Stücklohn, sondern gegen Taglohn arbeiten, was auf die Leistung nicht gerade anspornend wirkt. Aber da jeder Proletarier tugendhaft und ob qualifiziert oder nicht schon als guter Republikaner ein guter Arbeiter ist, die Qualität der Ware nicht beeinträchtigt. Da es aber leider noch immer Lasterhafte gibt, die sich den Verfügungen der Zentralregierung nicht unterwerfen wollen, und auch der Bauer trotz des Siegs der Demokratie sich merkwürdig renitent zeigt. So sendet der Konvent seine Kommissäre aus, die sich als ein Heuschreckenschwarm der Gerechtigkeit über die Provinzen ergießen. Und diesen Vollstreckern des Volkswillens fehlt es nicht an sechsspännigen Kutschen, Festmählern zu vielen Gedecken, Musikanten, Komödianten, Freudenmädchen und anderen Erleichterungen ihrer republikanischen Mission. Das reaktionäre Landvolk lebt zwar von Wurzeln, ganz wie unter der schurkischen Monarchie, aber das Weißbrot, das die Beamten essen, sogenanntes Kommissärbrot, ist dafür von so erlesener Qualität, dass selbst der Sonnenkönig es nicht verschmäht hätte. Da aber auch der Gerechteste bisweilen Milde walten lassen soll, so weisen sie die Lösegelder nicht zurück, die die Verdächtigen ihnen reumütig anbieten. Auch gelingt es ihnen, zahlreiche konterrevolutionäre Werte, Landgüter, Möbel, Equipagen, Schmucksachen für die Freiheit zu retten, indem sie der Zwangsversteigerung zuführen, die Mitbietenden abschrecken und für sich selbst einen Schleuderpreis erzielen. Denn, argumentieren sie, können diese Besitztümer in bessere Hände fallen als in die der Patrioten. Die Assignaten. Den letzten Schritt, der sich aus diesen Prinzipien ergeben hätte, nämlich die gänzliche Aufhebung des Eigentums, hat aber der Jakobinismus nicht vollzogen. Oder vielmehr erst zu einer Zeit, als die Revolution bereits in ihre rückläufige Bewegung getreten war. Wir sprechen von der merkwürdigen Verschwörung Babeufs im Jahr 1796, die auf der Devise aufgebaut war: La propriété individuelle cause de l'esclavage. Ihr Programm ging auch sonst noch erheblich über Robespierre hinaus, denn es dekretierte zum Beispiel, alle Bürger sollen die gleichen Kleider tragen und dieselben Möbel besitzen. Alle Kinder sollen in ein großes Erziehungshaus gebracht werden, wo sie ohne Rücksicht auf ihre geistigen Gaben denselben Unterricht genießen sollen. Die Arbeiten der Kunst und der Forschung sind auf solche zu beschränken, die sich jedermann leicht mitteilen lassen. Alle großen Städte sollen aufgelöst werden, denn sie sind eine Krankheit des öffentlichen Lebens. Babeuf stand in Verbindung mit dem Berg. Hatte die Pariser Arbeiterschaft und den größten Teil des Militärs hinter sich und der Plan misslang nur durch Verrat. Während Babeuf beabsichtigte, das Geld dadurch abzuschaffen, dass sein Gebrauch bei Todesstrafe verboten sein sollte, erreichte die Revolution denselben Zweck durch die Einführung der Assignaten. Diese waren staatliche Bodenkreditaktien, Hypothekarscheine auf die nationalisierten Güter des Klerus und Adels und verfielen trotz des Zwangskurses einer so reißend zunehmenden Entwertung, dass ein Gold-Louis d'Or im Mai 1795 mit 400, im Mai 1796 mit 19.000 Francs in Assignaten bezahlt werden musste. Einige Monate später berechnete eine Zeitung, dass man ein großes Zimmer am billigsten tapezieren könne, wenn man ein solches Geldstück in 45.000 Francs Papier umwechsle. Die Freiheit hatte Frankreich in ein Armenhaus und eine Wüste verwandelt. Die Hälfte des Bodens lag brach. Der größte Teil der Bevölkerung war arbeitslos. Die Chausseen und Kanäle, Dämme und Häfen verfielen. Die Gesundheitspflege, der Sicherheitsdienst, der Schulunterricht, die Straßenbeleuchtung verschwanden und zurückversetzt in die Zeit der Merowinger, sah der Pariser in der nächsten Umgebung der Stadt Wölfe auftauchen. Der Zeitreisende. In einem seiner utopischen Romane schildert Wells einen Zeitreisenden, den Erfinder einer sinnreich konstruierten Maschine, mit der er in die Zeit segeln kann. Er fährt zunächst in die Zukunft, in ein fernes Jahrtausend, wo er zu seinem Erstaunen bemerken muss, dass die Menschheit sich in zwei Spezies gespalten hat. Die einen, die Eloi, sind durch fortgesetzten Müßiggang zur höchsten physischen Verfeinerung und Verschönerung, aber zugleich auf ein geistiges Niveau völliger Infantilität gelangt. Die anderen, die Morlocks, sind durch ununterbrochene manuelle Tätigkeit zu affenartigen Höhlengeschöpfen, stupiden Arbeitsmechanismen geworden. Eine gewisse Ausgleichung findet dadurch statt, dass die Morlocks von Zeit zu Zeit die wehrlosen Eloi überfallen und auffressen. In einem ähnlichen Zustande befand sich Frankreich zur Revolutionszeit. Aber es existiert in dem Roman von Wells ein Wesen, das sich sofort zum Herrn der Situation machen könnte, nämlich der Zeitreisende selbst. Es würde ihm nicht schwerfallen, sich die zwei degenerierten Rassen untertan zu machen. Die Eloi durch Liebenswürdigkeit, die Morlocks durch Energie und beide durch überlegene Geistesmacht. Durch eine ihnen unfassbare und daher schreckliche Anwendung von Vernunftmitteln. Diese Rolle spielte in Frankreich Napoleon. Der Staatsstreich des 18. Brumaire stürzte das Direktorium und errichtete die Konsularregierung, die bereits eine konstitutionelle und kaum mehr konstitutionelle Monarchie war. Seine Kundmachung vom 15. Dezember 1799 erklärte, die Revolution ist zu Ende. Die Kurve der Revolution. Blicken wir noch einmal auf den Gang der Revolution zurück, so bemerken wir, dass er sich in vollkommener Regelmäßigkeit vollzogen hat, indem er eine tadellose Parabel beschrieb. Es ist, als ob vorher ein unsichtbarer Griffel die Gleichung der Revolutionskurve aufgestellt hätte, nach der diese dann in der Wirklichkeit konstruiert wurde. So hat Descartes, der Nationalheilige Frankreichs, auch bei der eruptivsten Lebensäußerung des französischen Volkes seine Hand im Spiele gehabt. Durch den Bastillensturm am 14. Juli 1789 wird das Ancien Regime gestürzt und in der Regierung von der Nationalversammlung abgelöst, was so viel bedeutet wie den Sieg der Konstitution über den Absolutismus. Durch den Sturm auf die Tuilerien am 10. August 1792 erfolgt die Suspension des Königs oder der Sieg der Republik über die Monarchie. Die Verhaftung der Girondistenführer am 2. Juni 1793 bezeichnet die Alleinherrschaft des Bergs und damit den Sieg der proletarischen Demokratie über die bürgerliche. Mit der Hinrichtung der Dantonisten am 14. Germinal 1794 erreicht die Revolution in der Diktatur Robespierres ihren Höhepunkt, um nunmehr in ihre rückläufige Phase einzutreten, deren einzelne Etappen mit denen des ansteigenden Astes genau korrespondieren. Am 9. Thermidor 1794 siegt der Konvent als Vertreter der radikalen Demokratie über Robespierre, wie am 2. Juni 1793 über die gemäßigte Demokratie gesiegt hatte. Am 1. Prärial 1795 siegt die Republik des dritten Standes über die Jakobiner, wie sie am 10. August 1792 über das Königtum gesiegt hatte. Am 18. Brumaire 1799 siegt die konstitutionelle Monarchie über das Direktorium, wie sie am 14. Juli 1789 über den alten Feudalstaat gesiegt hatte. Und die Revolution, die aus dem Absolutismus der Bourbonen entsprungen ist, endet im Absolutismus des Empire. Monsieur Gilbert. So war es denn gekommen, wie schon im Jahr 1793 ein historisch denkender Kopf vorausgesagt hatte. Die republikanische Verfassung werde in Anarchie übergehen. Und früher oder später werde ein kräftiger Mann erscheinen, der sich nicht nur zum Herrn von Frankreich, sondern auch vielleicht von einem großen Teil Europas machen werde. Diese Prophezeiung stammte von einem Ehrenbürger der Französischen Republik. Im Spätsommer 1792 nämlich, kurz vor den Septembermorden, hatte der Moniteur universell gemeldet, dass Le Sieur Gilaire, Publiziste allemand, von der Nationalversammlung zum Citoyen français ernannt worden sei. Andere Journale korrigierten den Namen in Gisler, Gilaire und Schiller. Aber erst im März 1798 gelangte Monsieur Gilaire in den Besitz seines Diploms. In der Tat ist die chaotische und doch von einer geheimen Logik erfüllte Atmosphäre der Revolution einzig und allein in den Dramen des jungen Schiller aufgefangen worden. Wir haben vorhin Danton mit Karl Moor verglichen, aber auch die Züge anderer Hauptakteure der Bewegung erinnern an Figuren aus Schillers Welt. Das kalte, teuflische Raisonnement Robespierres und Saint-Justs an Franz Moor. Das giftige Ressentiment Marats und Hébert's an Wurm. Der edle, wortreiche Republikanismus Rollands an Verina, dessen gefühlvolle, etwas verzeichnete Gattin an Amalia. Allerdings hat die Wirklichkeit die Dichtung oft weit hinter sich gelassen. So gibt es zum Beispiel eine Briefszene von so gigantischer Niederträchtigkeit, dass sie auch Schiller nicht eingefallen wäre. Nämlich jene, wo Hébert den achtjährigen Dauphin ein Protokoll unterschreiben lässt, das die Königin des geschlechtlichen Verkehrs mit ihm bezichtigt. Klopstock, ebenfalls französischer Ehrenbürger, beeilte sich in einem ziemlich albernen Gedicht, worin Frankreich natürlich Gallien heißt, die Revolution in jenem Stile anzusingen, den Ludwig I. von Bayern später so virtuos beherrscht hat und als neue, labende, selbst nicht geträumte Sonne zu feiern. Für die Revolution erklärten sich auch in öffentlichen und privaten Äußerungen Schlözer und Johannes Müller, Hölderlin und Jean-Paul, Wieland und Herder, Schubert und Klinger, sogar der junge Gens und der Freiherr von Dalberg, am längsten Kant und Fichte. Nur Iffland und Kotzebue schrieben läppische Parodien. Schließlich aber teilten fast alle Gebildeten die Empfindung Schillers, der schon kurz nach der Hinrichtung des Königs an Körner schrieb: Ich kann seit 14 Tagen keine französische Zeitung mehr lesen, so ekeln diese elenden Schindersknechte mich an. Im Folgenden ist die Fortsetzung des Interviews mit Helene Maimann zu hören. Da ich den Gesprächsverlauf beibehalten wollte, beziehen sich, wie schon eingangs erwähnt, einige Kommentare auf Textpassagen, die in der vorangegangenen Sendung gelesen wurden. Gleich zu Beginn etwa nimmt Helene Maimann Stellung zu Friedels süffisanter Aburteilung des revolutionären Kalenders. Also ich habe das immer als etwas sehr Faszinierendes gefunden, dass die Französische Revolution auf die Idee gekommen ist, wenn man eine neue Zeit einläutet, beginnt man mit einer neuen Zeitrechnung. Und eine neue Zeitrechnung braucht einen neuen Kalender. Und dieser Kalender ist ein republikanischer Kalender und hat eben mit dem kirchlichen Kalender oder dem herkömmlichen Kalender nichts zu tun, sondern hat neue Namen, ist nicht religiös motiviert, religiös gebunden und beginnt mit dem Jahr 1 und setzt eine neue Zeit schon durch den Kalender. Das ist etwas, was eine faszinierende Überlegung war. Ne? Das ist dann wieder verschwunden, aber gehört zum revolutionären Pathos dieser Zeit auch. Auch, dass die französische Revolution die Mode völlig verändert hat. Er schreibt eine Kulturgeschichte, aber was dann wirklich kulturgeschichtlich passiert ist, er erklärt nicht, was die Sans-Culottes waren, aber Sans-Culottes hat geheißen, dass die Kniehosen, die ja ein Vorrecht des Adels waren, also Kniehosen und Strümpfe zu tragen, dass die abgeschafft worden ist, dass alle lange Hosen getragen haben, also Sans-Culottes, ja, ohne Culotte, und dass der schwarze Herrenanzug eine Errungenschaft der Französischen Revolution ist. Also das war der bürgerliche Anzug. Weg mit den Klamotten des Rokoko und hin zu einer einheitlichen bürgerlichen Kleidung. Das sind eben die schwarzen Herrenanzüge und die schwarzen Zylinder dann später gewesen. Also so, wie wir das bis heute kennen. Das ist eine Erfindung, eine Entwicklung, die auf die Französische Revolution zurückgeht. Auch, dass die Damen die Reifröcke weggegeben haben, die hohen, gepuderten Perücken abgelegt haben, ihre eigenen Haare getragen haben, wie auch die Herren auch, und lose, antikisierende Gewänder getragen haben. Auch das ist etwas, was uns sehr modern anmutet und was auf die Französische Revolution zurückgeht. Also diese Befreiung der Körper von diesen Corsagen und sehr schweren Gewändern, die Befreiung der Köpfe von den Perücken. Also das wundert mich schon, dass das hier in dem Text nicht angesprochen wird. Ja, man muss sich ja vorstellen, die Aristokratie am Vorabend der Französischen Revolution hat natürlich nichts gearbeitet, hat ihr ganzes Leben mit Spaziergängen und Spielen und hochgestochenen Gesprächen, einem ziemlich verwickelten Liebesleben und viel Syphilis verbracht, wie wir wissen, und hat ausgeschaut, auch die ganz jungen Leute haben ausgeschaut, wie wandelnde Greise. Weiß geschminkt, mit den weiß gepuderten Perücken. Das war eine alte Gesellschaft, wirklich ein Ancien Regime. Und die Menschen, die diese Gesellschaft repräsentiert haben, haben ausgesehen wie alte Menschen, auch wenn sie erst 20 waren. Damit ist Schluss gemacht worden. Und zwar in kürzester Zeit. Und dass eine Bewegung, die so etwas trägt, dann auch auf den Tisch haut und das dekretiert, und qua Direktorium es auch umsetzt. Ja, also das ist etwas, was solchen revolutionären Bewegungen leider Gottes auch innewohnt, dass sie dann wirklich diktatorische Maßnahmen ergreifen. Ja. Also diese neuen Kleiderordnungen und neue Vorschriften, wie man zu leben hat oder wie man leben soll, wohnt praktisch jeder Revolution inne. Das gehört dazu. Aber die Französische Revolution hat da beeinflusst, auch gerade was das anlangt, beeinflusst uns bis heute. Abgesehen davon, dass die Französische Revolution auch nicht nur den Weg geöffnet hat ins Industriezeitalter und in die Moderne, sondern gerade auch in Wissenschaft und Kultur eine unglaubliche Welle losgetreten hat. Also in allen Kultur-, Geisteswissenschaften und in den technischen Wissenschaften, Naturwissenschaften, beginnt eine neue Zeit mit der Französischen Revolution, weil der Staat das auch sehr gefördert hat, ja, und dem einen Schub gegeben hat, da ein Interesse auch gezeigt hat. Modernisierung, das war eigentlich etwas, was mit der Französischen Revolution überhaupt in Europa begonnen hat, auch Napoleon, der bei uns ja immer noch ein Schreckgespenst ist, fast, ja, ein historisches. Und der hat ja Dinge in Gang gesetzt, von denen wir heute noch leben. Der Code Napoleon war die erste moderne Gesetzgebung in Europa, die die gesetzlichen Ungleichheiten aufgehoben hat. Und es ist kein Wunder, dass die Juden bis heute den Napoleon verehren. Weil er hat mit der Französischen Revolution sie aus dem Ghetto herausgeholt. Sie sind gleiche Staatsbürger geworden, wie alle anderen auch. Und bis heute ist er für die Juden, egal wo sie leben, eine große Figur. Das ist auch etwas, was man leicht vergisst, wie viele Türen da aufgemacht worden sind. Bei all den Schrecknissen, die diese Revolution mit sich gebracht hat, es sind Türen aufgemacht worden, die bis heute Gott sei Dank nicht zugegangen sind. Na, einige hat zumindest vorübergehend Napoleon selber wieder geschlossen, spätestens mit der Kaiserkrönung. Ja, richtig. Ja, das ist die Hybris eines großen Mannes gewesen. Sehr lange ist er es ja nicht geblieben. Er ist ja drüber gestolpert. Aber das, was vorher passiert ist, ist für ganz Europa wichtig gewesen. Wo immer der Napoleon hingekommen ist, ist die Macht der absoluten Monarchie, die Macht des Feudalstaates und der Kirche gebrochen worden. Ja? Und es gab die ersten wichtigen Schritte in eine moderne Gesellschaft durch ihn. Und das hat unglaublich viel Energie freigesetzt. Es ist kein Wunder, dass das beginnende 19. Jahrhundert dermaßen viele künstlerische, technische, naturwissenschaftliche Quantensprünge nach sich gezogen hat. Das ist auch ein Ergebnis natürlich der Französischen Revolution gewesen. Die europäischen Gesellschaften waren an einen Stillstand angekommen, an einen gesellschaftlichen Stillstand angekommen. Und das ist niedergerissen worden, diese Barrikaden, ja, im Wortsinn. Und das interessiert den Friedel seltsamerweise nicht. Es ist ja schon erstaunlich, dass der Friedel eine Kulturgeschichte schreibt und eigentlich eine politische Geschichte Frankreichs abhandelt. In dieser Zeit, in diesem Text über die Französische Revolution. Und über die kulturgeschichtlichen Aspekte, zumindest in diesem Text, kein Wort verliert. Das ist die Passage. Lustigerweise, also was Sie da vorhin beschrieben haben, die Wirkung der Allonge-Perücke, ja, die altmachende, da ist er teilweise fast wörtlich, hat er das Gleiche geschrieben, wie Sie jetzt gesagt haben. Naja, das ist ja, fällt ja auch auf, ja, nicht? Das ist schon sehr, sehr die Passage, die da ein bisschen ein verzerrtes Bild wiedergibt. Weil hat er auch was geschrieben, warum sich die Leute, also warum sich, hat er auch etwas geschrieben. Der Schönheitsfleck, ja. Über den Schönheitsfleck, was das eigentlich war. Eine Warze. Nein. Ja, also er interpretiert ihn als ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber sinngemäß ist es die Störung der Symmetrie, damit die Schönheit sozusagen einen kleinen Widerpart hat. Das ist eine gewaltige Beschönigung. In Wirklichkeit waren das die Hautgeschwüre, die Syphilis hinterlassen hat. Und darüber hat man ein schwarzes Schönheitspflästerchen gepickt. Das waren die Schönheitspflästerchen des späten Rokoko. Das sind alles von der Syphilis zerfressene Gesichter gewesen. Aha. Ja. Aber in dieser Zeit hat jeder gewusst, was diese Schönheitspflästerchen bedeuten. Und das hat mit Warzen nichts zu tun gehabt und mit Störung von Symmetrie, sondern mit dem Zukleben von Hautgeschwüren. Ja. Hat natürlich die Gesellschaft ziemlich dezimiert auch, nicht? Darum gab es auch so viele irrsinnig gewordene Leute in den Irrenhäusern. Also es gab ja eine Zunahme an Verrückten im wahrsten Sinn des Wortes. Das hing auch mit dem unglaublichen Anstieg der Syphiliskranken zusammen, denn in der letzten Phase, in der dritten Phase der Syphilis, werden die Leute verrückt. Und die sind dann irgendwo eingesperrt worden, die Syphilitiker, ja, in den Irrenhäusern oder Hospizen, wo immer man sie zusammengesperrt hat, ja, mit anderen Verrückten. Also es ist schade, dass der Friedel auf diese Dinge nicht eingeht in der Kulturgeschichte, was diese Revolution sonst noch angestoßen hat, zum Beispiel in der Medizin, ja, in der Kategorisierung des Menschen, dass der Mensch zum ersten Mal beschrieben worden ist, welche Institutionen errichtet worden sind, modernisiert worden sind, überhaupt etabliert worden sind, wie das moderne Spital, das Krankenwesen, das Irrenhaus, das moderne Gefängnis, die Überwachungsinstitutionen. Das sind alles Institutionen, die nach der Revolution entstanden sind. Auch eine moderne Polizei, ja, Geheimdienste. Also das sind alles Institutionen, die auf die Revolution in Frankreich zurückgehen und ohne die eine moderne, funktionierende, sich industrialisierende Gesellschaft nicht auskommen konnte, nicht funktionieren konnte. Ja, die Frage der Gerichtsbarkeit, da haben wir ja vor relativ kurzer Zeit miterlebt, wie wir da hinter unsere eigenen Standards eigentlich zurückgegangen sind. Das ist die Tötung Osama bin Ladens ohne ein Gerichtsverfahren. Also nach unserem Verständnis ist ja eigentlich Gerechtigkeit ohne Gerichtsbarkeit nicht möglich. Dennoch haben die Staatsspitzen unserer westlichen Welt sich überhaupt nicht gescheut, davon zu sprechen, dass hier einer Gerechtigkeit stattgegeben wurde. Mhm. Na gut, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, es gibt eine lange Diskussion, die über Jahrhunderte gegangen ist und gerade im 20. Jahrhundert geführt wurde über den Tyrannenmord. Ja? Und die andere Diskussion ist die, dass eben ein Staat niemanden durch einen terroristischen Akt umbringen kann, sondern ein Gerichtsverfahren durchsetzen muss. Das sind die zwei Prinzipien, die hier zusammengestoßen sind. Ich möchte mich dazu jetzt aber eigentlich nicht äußern, weil das ist eine sehr weitführende Diskussion. Ja. Ja. Aber die Diskussion, die entstanden ist nach der Tötung des Osama Bin Laden, geht auch auf die Französische Revolution zurück, dass es eben ein Gericht geben muss, das Urteil zu sprechen hat, eine Gesetzgebung, die dieser Urteilsprechung zugrunde liegt und dass so ein Akt kein willkürlicher sein darf. Ja. Das ist klar, ist aber bis heute in weiten Teilen der Welt nicht realisiert. Das muss man natürlich auch sehen. Also das bürgerliche Gesetzbuch, wie wir es kennen, mit dem Recht, einen Anwalt zu nehmen, einen Verteidiger zu haben, eine Appellation, einen Einspruch gegen ein Urteil erheben zu können und dass es über diesen Prozess auch eine öffentliche Berichterstattung gibt, das haben wir in weiten Teilen der Welt sehr lange nicht gehabt. In Europa war das halbe Europa bis 1989 anders strukturiert, jedenfalls ohne diese Rechtsprechung. Und in weiten Teilen der Welt ist das bis heute so. Also das ist nichts Selbstverständliches. Ich glaube, wir müssen nach wie vor darum kämpfen, dass diese Grundrechte durchgesetzt werden weltweit. Da gehört auch zum Beispiel das Recht auf Asyl dazu, selbstverständlich. Muss man schon auch so sagen. Und verteidigt werden. Ich glaube, diese Grundrechte, die die Französische Revolution dekretiert hat, müssen heute verteidigt werden. Das ist nichts, was selbstverständlich ist, im Gegenteil. Es wird immer wieder versucht, sie wieder teilweise abzuräumen. Ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Helene Maimann. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 8. September 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden.